Die Tatsache, dass wir den Namen der Gottheit nicht kennen, ist ein Hinweis darauf, dass diese Gottheit wirklich so einzigartig ist, dass allein das Aushauchen des Namens der Gottheit eine Vervielfachung dieser Gottheit bedeuten könnte. So erklärt die jüdische Theologin Edna Brocke die besondere Bedeutung des Tetragramms im Judentum. Die vier hebräischen Buchstaben J, He, Waf, He bezeichnen in der Tora, den fünf Büchern Mose, den Namen Gottes. Dieser höchste Ehrentitel ist den Juden so heilig, dass sie ihn nicht aussprechen. Und um den Monotheismus wirklich ganz ernst zu nehmen, hat das Judentum den Brauch entwickelt, dass nur der hohe Priester, und dies nur an einem einzigen Tag im Jahr, nämlich an Yom Kippur, und dies nur im Allerheiligsten, wo er ganz alleine war, ausgesprochen hat, diese vier Buchstaben. Deren Klang für immer verstummt ist, seit im Jahr 70 unserer Zeitrechnung der Jerusalemer Tempel zerstört wurde und der damals amtierende Hohepriester ums Leben kam, ohne vorher noch die Aussprache des Tetragramms weitergeben zu können. Seitdem haben sich viele Wissenschaftler immer wieder mit der Frage beschäftigt, wie wohl das Tetragramm ausgesprochen wurde. Besonders intensiv sind die Bemühungen im christlichen Bereich. Wolfram Kinzig, Professor für evangelische Theologie an der Universität Bonn. Man muss dazu wissen, dass das Hebräische zunächst nicht vokalisiert wurde, dass das, was wir in den Handschriften hatten, anfangs nur Konsonanten sind und dass die Vokale erst später im Mittelalter von jüdischen Exegeten durch Punkte eingetragen wurden. Und man hat zu diesem Zeitpunkt das Tetragramm nicht mehr ausgesprochen und hat stattdessen die Vokale von anderen Wörtern eingetragen, die statt dem Gottesnamen auszusprechen waren, als ein Ausdruck besonderer Heiligkeit und Ehrfurcht vor dem Namen. Um dabei aber die Einzigartigkeit Gottes in keiner Weise anzutasten, hat man sich auf eine Hilfskonstruktion verständigt. Und dies ist dann von der Vokalanordnung her zu einem Kunstwort fortentwickelt worden, das da heißt Adonai. Das ist ein Wort, was es auf Hebräisch nicht geben kann. Das ist eine Mischung aus einer Plural- und Singularform von Herr. Aber die kann es grammatikalisch nicht geben. Trotzdem hat sich diese Gottesbezeichnung in weiten Teilen des Judentums durchgesetzt, sagt Edna Brocke. Heute, wenn wir in einer jüdischen Bibel diese vier Buchstaben JHWH irgendwo lesen oder vorlesen, dann wird meistens Adonai gesagt. Eine andere Alternative ist Hashem, der Name. Eine andere ist Hamakom, der Ort. Und bei den ganz Orthodoxen gibt es noch verschiedene zusätzliche Umschreibungen. Aber diese drei sind die häufigsten, die vorkommen. Christliche Wissenschaftler können unbefangener mit dem Tetragramm umgehen, weil sie es von einem rein historisch-kritischen Standpunkt aus betrachten. Im Laufe der Zeit sind zahlreiche Studien und Erörterungen über den Gottesnamen entstanden. Die frühesten Quellen zur Aussprache des Tetragramms stammen bereits aus den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung. Diese Epoche, die in der Kirchengeschichte Patristik genannt wird, also die Zeit der Kirchenväter in der Spätantike, ist das Spezialgebiet des evangelischen Theologieprofessors Wolfram Kinzig. Das Interessante und Faszinierende ist auch, dass die Christen der ersten Jahrhunderte gar nicht wirklich wussten, was der Name ist und dass je nach Autor sie unterschiedliche Auffassungen vorgeführt bekommen, die teilweise offenbaren, dass sie überhaupt kein Hebräisch konnten und auch sich nicht so ganz sicher waren, was sie da eigentlich erzählt haben. Sehr viel, was sie da finden, ist philologisches Gerümpel, etwas drastisch ausgedrückt. In der damaligen Zeit spielte die hebräische Sprache, in der das Alte Testament der Christen abgefasst ist, noch eine untergeordnete Rolle. Nur wenige Theologen, wie etwa der Kirchenvater Hieronymus, waren damals überhaupt in der Lage, Hebräisch zu lesen. Als besonders auffälliges Beispiel nennt der Bonner Kirchengeschichtler die verschiedenen Überlieferungen des Tetragramms in den Schriften, die vom Kirchenvater Clemens von Alexandrien überliefert worden sind. Keiner dieser Texte hält der Nachprüfung stand. Da gibt es konkurrierende Aussprachen. Also da herrscht eine große Verwirrung in den frühchristlichen Quellen. Aus diesem Grunde würde ich doch sehr zur Vorsicht mahnen, ob man tatsächlich die Aussprache des Tetragramms überhaupt weiß. Edna Brocke kennt die Probleme, die immer wieder durch die Tatsache auftreten, dass die Christen die hebräische Bibel des Judentums auch zu ihrem Alten Testament gemacht haben und deshalb christlich interpretieren müssen. Hier wird deutlich, dass Juden und Christen zwar zum Teil dieselben Schriften zugrunde legen, aber zu anderen theologischen Rückschlüssen kommen. Die christliche Forschungsarbeit zum hebräischen Tetragramm beobachtet Edna Brocke mit Unverständnis, da es aus ihrer Sicht bei dieser Form des Gottesnamens um eine spezielle jüdische Eigenart im Umgang mit der Einmaligkeit Gottes geht, die sich nicht auf die Erfordernisse der christlichen Theologie übertragen lässt. So sei zum Beispiel die Vorstellung der Trinität, also eines dreifaltigen Gottes, genau das Gegenteil von dem, was aus jüdischer Sicht mit dem Tetragramm gemeint war, nämlich das Unterstreichen eines konsequenten Monotheismus, bei dem nicht einmal die Vermutung einer Vervielfältigung im Gottesbild aufkommen darf. Dennoch weiß auch die jüdische Theologin, dass Christen ab dem Moment, in dem sie die hebräische Bibel vom Judentum auch für ihre Religion übernommen haben, unter einen gewissen Erklärungsdruck geraten sind. Ich verstehe, dass die Identität des Christentums davon abhängt, dass es für sich selbst versteht, woher es kommt und warum es so geworden ist, wie es geworden ist. Immerhin hat Paulus, jetzt sage ich was Ketzerisches, den Heidenvölkern Judentum Leid angeboten. Und aus diesem Judentum Leid ist was völlig anderes geworden als das Original. Und dann müssen die, die das geworden sind, natürlich für ihre eigene Identität solche Fragen stellen. Das verstehe ich sofort. Aber es bleibt mir trotzdem fremd. Weil Wolfram Kinzig inzwischen durch seine Untersuchung herausgefunden hat, dass die Aussprache in keiner Weise gesichert ist, möchte er künftig Spekulationen über die Aussprache dieses Gottesnamens vermeiden. Denn letztlich, so Kinzig, müsse es doch vor allem darum gehen, wer mit diesem Gott gemeint sei. Ich bin der Auffassung, dass der Name als solcher nur insofern eine Rolle spielt, als er den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs unverwechselbar macht. Es ist nicht Zeus, es ist nicht Baal, sondern es ist eben Adonai, Yahweh, Yahweh, wie man diesen Namen nun genau ausspricht, ich denke, da haben wir alle evangelische Freiheit. Wir können ihn Yahweh aussprechen, aber es hängt letztlich nichts daran. Im Judentum der Spätantike und vor allem im Christentum herrschte lange Zeit eine eher durch den Neoplatonismus geprägte Vorstellung des biblischen Gottes. Er wurde als das Sein selbst, das vollkommene, immaterielle Gute, jenseits von Zeit und Raum verstanden. Wolfram Kinzig und andere christliche Theologen möchten hingegen an die Tradition der alttestamentlichen Erzählstrukturen anknüpfen, in denen uns eine dynamische Gottesvorstellung begegnet, bei der die Menschen gemeinsam mit Gott eine Geschichte erleben. Es geht also um Gottesvorstellungen, die für die Menschen eher erfahrbar sein sollen. Zunächst möchte ich zu einer Entkrampfung der Debatte über den Gottesnamen beitragen und den Reichtum der Möglichkeiten im Umgang mit dem Gottesnamen aufzeigen. Ich sehe das überhaupt als die Aufgabe des Kirchenhistorikers an, zu zeigen, dass das Leben in der Kirche immer reicher ist, als man es sich gemeinhin vorstellt.